Damit kommen wir auch direkt zum Thema Kommunikation und Verhandlungserfolg. Der Dreiklang aus Inhalt, Sprache und Körpersprache. Kommunikation ist erfolgreich, wenn die drei Teile, was wird gesagt, wie wird es gesagt und Körpersprache, zusammenpassen. Wie wichtig die einzelnen Bestandteile sind, wurde in vielen Untersuchungen erforscht. Seit den 70er Jahren sind die Zahlen von Albert Mehrabian vielen geläufig. Danach macht die Wirkung von Mimik und Gestik zusammen mit der Körperhaltung, also die Körpersprache, rund 55% vom Kommunikationserfolg aus. Stimmfall und Tonlage, Modulation, Pausentechnik und Wortwahl ca. 38% und der reine Inhalt, also die Sachaussage, macht nur etwa 7% aus. Auch wenn man diesen Zahlen kritisch gegenübersteht und für die ersten beiden Punkte, also die Verpackung, großzügig etwas abzieht, bleibt für das Was der kleinste Faktor. Es ist einfach so, die Verpackung macht 80-90% ihres Verhandlungserfolges aus. Und das gilt nicht nur im persönlichen Gespräch. Auch im Schriftverkehr, egal ob per Brief oder in E-Mails und am Telefon, wirkt die Verpackung. Kommen wir zum ersten Punkt. Was wird gesagt? Der Inhalt ist nicht unwichtig und kann auch nicht vernachlässigt werden. Nur alles zusammen macht 100% Eindruck und Wirkung. Vielleicht kennen Sie solche Blender. Körpersprache und Stimme ziehen einen in den Bann. Wenn man dann jedoch mal die Inhalte hinterfragt, dann ist da nichts oder einfach nur Unsinn und man wendet sich ab. Das nächste Thema, wie wird es gesagt? Stimme, Klang und Verhandlungserfolg. Nach dem eingangs Gesagten ist es naheliegend, der Stimme eine gebührende Aufmerksamkeit zukommen zu lassen. Das Erste, das bei der Stimme eines anderen auffällt, ist die Tonlage. Und sie bestimmt sehr stark den ersten Eindruck. Haben Sie auch schon mal bei einer Stimme gedacht, der könnte mir stundenlang das Telefonbuch vorlesen? Dabei handelt es sich meist um eine mittlere Stimmlage, die einerseits sehr entspannt daherkommt, andererseits so aktivierend ist, dass man gerne und aufmerksam zuhört. Wichtig für die Wirkung des Gesagten ist außerdem eine deutliche Aussprache und eine gute und passende Modulation, also eine Melodie. Viele Menschen neigen dazu, Aussagen wie Fragen klingen zu lassen oder gar Forderungen. Ich möchte 10% mehr Gehalt? Achten Sie in der nächsten Zeit darauf, wie oft Ihnen das begegnet und wie oft machen Sie das selbst. Auf der anderen Seite ist es besonders wirkungsvoll, wenn Sie eine Frage wie einen Appell klingen lassen. Kann ich am Freitag mit Ihnen rechnen? Können Sie mir darauf einen Preisnachlass geben? Die richtigen Worte wählen. Welche Wörter Sie wie verwenden, ist ebenso Verpackung wie die Stimme. Gehört also zu den rund 38%, die den Kommunikationserfolg ausmachen. Wenn Sie Ihre Argumente für die nächste Verhandlung zusammentragen, dann achten Sie auch darauf, mit welchen Worten Sie diese rüberbringen wollen. Dazu gehört auch, wie im vorigen Abschnitt beschrieben, den richtigen Sinneskanal anzusprechen. Manchmal sind es Kleinigkeiten, die große Wirkung haben. Denken Sie mal darüber nach, ob einige der folgenden Störgeräusche auch bei Ihnen vorkommen und wie oft. Weichmacher sind nicht nur in manchen Kinderspielzeugen gefährlich. Mit Konjunktiven bauen sie völlig unnötige Hürden auf und erschweren die Einigung. Mein Merksatz dazu, hätte, könnte, würde, sind die größte Hürde. Auch das schöne Wort eigentlich ist ein Weichmacher und in vielen Fällen ein Füllwort ohne jeden Sinn. Vermeiden Sie deshalb Formulierungen wie, eigentlich würde ich ja gerne, ich könnte Ihnen anbieten, wir müssten jetzt eigentlich. Gerade wenn es um letzte Konzessionen geht, formulieren Sie klar und eindeutig, was Sie wollen oder anbieten. Ich möchte, ich erwarte von Ihnen, ich werde nicht, ich kann Ihnen anbieten. Wir können alles, außer Hochdeutsch. Damit sind wir beim Dialekt. PD Unlimited sitzt in Mannheim, also in Baden-Württemberg. Und dieser Spruch ist Teil einer preisgekrönten Werbekampagne für das Land. Spannende Frage. Warum ist dieser Slogan nicht im Dialekt? Einfache Antwort. Bestimmte Dialekte lösen bestimmte Stereotype aus. Und welchen Dialekt aus dem Ländle hätte man wohl nehmen sollen? Vermutlich hat jeder seinen Lieblingsdialekt und auch einen Hassdialekt. Denken Sie mal einen Moment darüber nach, ob es einen Dialekt gibt, der bei Ihnen direkt Abwehr und Unwillen auslöst. Und einen, den Sie besonders gerne hören. Machen Sie sich klar, dass Sie damit in Verhandlungen ganz leicht zum Opfer Ihrer Vorurteile werden können. Und wenn Sie selbst stark Dialekt sprechen, überlegen Sie, ob das Ihre Verhandlungsergebnisse beeinflusst und ob es Grund gibt, daran zu arbeiten. Ach ja, übrigens, ich stamme auch aus dem Ländle, aus dem schwäbischen Teil, aus dem Gschmäckle-Teil. Lieblingswörter. Manche Menschen lieben bestimmte Begriffe oder auch Satzstellungen und verwenden diese entsprechend oft. Dazu zählen auch bestimmte Fachbegriffe, die jemand häufig benutzt, oder Füllwörter, die überall eingestreut werden. Wenn Sie diese Worte und Satzteile übernehmen, hilft das, noch besser in Kontakt zu kommen. Auch hier gilt jedoch, die Dosis macht das Gift. Übertreiben Sie es nicht. Und wenn es etwas völlig Bescheuertes ist, dann lieber nicht. Ein Freund benutzt zum Beispiel in jedem zweiten Satz das Wort irgendwie. Und ich kenne mehrere Menschen, die ständig dementsprechend in ihre Sätze einbauen. Völlig ohne Sinn an der Stelle. Sollten Sie an sich selbst solche Füllwörter entdecken, dann überlegen Sie, wie Sie diese loswerden. Fach- und Fremdsprache. Wissen Sie, was Schusterjungen und Hurenkinder sind? Viele Berufe und Branchen haben ihre ganz eigene Fachsprache. Diese wird außerhalb des Kreises der Eingeweihten nicht oder falsch verstanden. Überlegen Sie, ob Ihr Gesprächspartner Ihre spezielle Fachsprache verstehen wird. Dabei spielt es auch keine Rolle, ob Ihre Fachsprache Deutsch ist oder eine Fremdsprache wie Englisch oder Latein. Da ich gerade ein Buch geschrieben habe, musste ich mich mit diesen Fachbegriffen der Buchdrucker auseinandersetzen. Sie meinen eine einzelne Zeile eines Absatzes, entweder vergessen am Seitenende, ein Schusterjunge, oder verloren am Seitenanfang, ein Hurenkind, und nicht, was Sie vielleicht zuerst verstanden haben. Denglisch. Mit dem Relaunch unserer Profit Center wird die Value Chain optimized. Die Workability geht ab und das Streamlining aller Prozesse pusht unseren Cashflow. Alles klar? In manchen Berufszweigen ist die Vermischung von Deutsch und Englisch und die Verwendung pseudo-englischer Begriffe weit verbreitet und auch immer wieder ein Quell schönster Missverständnisse. Bestellen Sie mal in einem englischen Kongresszentrum einen Beamer. Ich habe überhaupt nichts gegen die Verwendung passender englischer Begriffe, da ich das selbst gerne mache. Mancher Sprachwitz und mancher Begriff lassen sich einfach nicht übersetzen. Aber ich sollte erklären können und selbst verstehen, was ich da von mir gebe. Damit verlassen wir Sprache und Stimme und wenden uns der Körpersprache zu. Unser Körper spricht immer, und sobald wir mit anderen Menschen zusammen sind, entfaltet unsere Körpersprache Wirkung, bewusst oder unbewusst. Doch was ist eigentlich Körpersprache und warum wirkt sie so stark? Machen wir ein Experiment. Stellen Sie sich vor, ich stehe jetzt vor Ihnen. Ich habe die Arme verschränkt, meine Schultern hochgezogen, mein Blick ist starr und ich vermeide den direkten Blickkontakt. Was bedeutet das für Sie? Wie auch immer Ihre Beurteilung jetzt ausfällt, sie ist geprägt von Ihren bisherigen Erfahrungen, Büchern, die Sie gelesen haben und Seminaren, die Sie möglicherweise besucht haben und von dem kulturellen Kontext, in dem Sie aufgewachsen sind. Fluch und Segen der Körpersprache ist ihre unmittelbare Wirkung und die viele Erfahrung, die wir mit ihr haben. Es gibt in der Kommunikation nichts, womit wir mehr Erfahrung haben als mit Körpersprache. Sowohl individuell als auch die Menschheit insgesamt. Körpersprache war schon da, lange bevor wir die Sprache entwickelt haben. Und wir lernen sie vom ersten Tag unseres Lebens an. Zusammen mit den ersten Strategien für erfolgreiches Verhandeln. Und wie ist das mit geschlechterspezifischer Körpersprache? Dazu gibt es eine Geschichte, die immer wieder erzählt wird. Männer und Frauen ziehen Pullover oder T-Shirt auf ihre jeweils eigene, geschlechterspezifische Art aus. Männer ziehen hinten am Kragen, Frauen setzen mit überkreuzten Armen an der Hüfte an. Und das machen natürlich alle Frauen und alle Männer genauso. Das wird als Beweis für eindeutig männliche oder weibliche Körpersprache dargestellt. Meine Frage dazu. Können Sie sich an den jungen Mann aus der Cola-Light-Werbung erinnern? Der zog sein T-Shirt demnach falsch aus, nämlich wie eine Frau. Was sagt uns das? Ach ja, ich ziehe ein Pullover oder ein Poloshirt mal so und mal anders aus und habe mittlerweile entdeckt, dass ich noch eine weitere Strategie anwende. Die zeige ich Ihnen im Workshop. Ja, es handelt sich dabei um eine erlernte Strategie, die nichts mit dem Geschlecht zu tun hat. Ich will damit nicht ausschließen, dass es tatsächlich einige typische Signale bei Mann und Frau gibt. Beim Flirten immerhin kann man das beobachten. Aber ein klares Schwarz oder Weiß gibt es nicht. Deshalb warne ich vor zu einfachen Schnellschüssen und Verallgemeinerungen. Es gibt da auch die Meinung, dass uns Körpersprache angeboren ist und die Deutung in den Genen liegt. Die unterschiedliche Deutung elementarer Gesten in verschiedenen Kulturkreisen spricht nach meiner Meinung jedoch eher gegen eine starke genetische Verankerung von Körpersprache. Sicher gibt es einige Signale, die überall Flucht- und Kampfreflexe auslösen. Diese sind auch interessant, wenn sie in Verhandlungen auftauchen. Dazu gehören der zum Schlag erhobene Arm oder zum Zubeißen bereite, gefletschte Zähne. Nicht gerade subtile Signale. Was ist denn nun alles Körpersprache? Da fallen Ihnen sicher die drei Begriffe Körperhaltung, Gestik und Mimik ein. Schauen wir uns diese Begriffe noch einmal etwas genauer an. Beginnen wir mit der Körperhaltung. Das ist Stehen, Sitzen und Liegen und alles dazwischen. Das Liegen lassen wir jetzt links liegen, da es keine typische Körperhaltung beim Verhandeln ist. Okay, Verhandlungen in der Sauna soll es ja geben. Zur Einstimmung stellen Sie sich doch mal vor, wie ich vor Ihnen stehe. Entspannt, aufrecht, mit hängenden Schultern, steif, locker, eingefallen, breitbeinig, die Hände in die Hüften gestemmt, die Beine verschränkt, die Arme vor der Brust verschränkt. Es gibt viele Möglichkeiten, wie ich vor Ihnen stehen könnte. Und jede dieser Möglichkeiten löst etwas aus. Oder ich sitze Ihnen gegenüber, aufrecht, angelehnt, zusammengesunken, mit den Armen vor der Brust, die Arme hinter der Stuhllehne verkreuzt, ein Bein über das andere geschlagen, die Ellbogen auf dem Tisch. Jede dieser Körperhaltungen sendet ein Signal aus. Und dieses Signal wird beurteilt. Stellen Sie sich jetzt einmal vor, Sie besuchen meinen Workshop. Und wir stehen, noch bevor es losgeht, zusammen. Ich habe meine Arme vor der Brust verschränkt und höre Ihnen zu. Was bedeutet meine Körperhaltung? Die erste Idee, und was auch in vielen Büchern steht, ist möglicherweise Ablehnung. Aber was machen Sie tatsächlich daraus? Was denken Sie über mich? Vielleicht denken Sie, du magst mich nicht, du lehnst mich ab, du lehnst ab, was ich sage, du bist interessiert, dir ist kalt, du weißt nicht, wohin mit deinen Armen, du fühlst dich unsicher, deine Arme sind schwer, du bist schüchtern und so weiter und so weiter. Ich weiß es nicht. Ich weiß nur, dass meine Körperhaltung etwas bei Ihnen bewirkt. Und dann ist da noch die Frage, was drücke ich damit aus? Was fühle ich gerade? Es könnte sein, interessante Geschichte. Mir ist langweilig. Mir ist kalt. Das ist gemütlich so. Was mache ich nur mit meinen Armen? Meine Arme sind so schwer. Ich bin vorsichtig. Ich glaube dir nicht. Ich gebe nichts heraus. Ich muss mich schützen. Und weitere mehr. Und jetzt stellen Sie sich vor, ich weiß nicht, wohin mit meinen Armen, und Sie beurteilen das mit, du lehnst mich ab. Es kann also gefährlich sein und in die Irre führen, wenn man nur ein einzelnes Signal beurteilt. Achten Sie deshalb immer darauf, ob mehrere Signale in die gleiche Richtung zeigen. Aber wenn Sie davon ausgehen oder davon ausgehen müssen, dass eine bestimmte Körperhaltung mit hoher Wahrscheinlichkeit eine ganz bestimmte Wirkung hat, dann sollten Sie sehr aufmerksam sein. In den USA wird dieses Arme vor der Brust verschränkt sehr viel stärker und allgemeiner als Ablehnung interpretiert. Gut, dann fügen wir dem Körper Bewegung hinzu. Auch die Bewegungen des Körpers haben eine Wirkung. Wie sie gehen, sagt möglicherweise etwas über ihren Gemütszustand aus. Es vermittelt Dynamik oder Unentschlossenheit. Wie sie jemandem die Hand reichen und wie sie drücken, hat eine unmittelbare Wirkung. Wenn sie einen Termin mit ihrem Chef haben, um über eine Gehaltserhöhung zu verhandeln, macht es einen Unterschied, ob sie dynamisch den Raum betreten oder mit langsamen, tastenden Schritten. Die Gestik. Das sind einerseits alle spontanen, in der Regel unbewussten Bewegungen der Arme, Hände und des Kopfes als Reaktion auf ein Gefühl. Jedoch auch jede spontane Änderung der Körperhaltung, das Verdrehen des Oberkörpers oder das Wippen eines Fußes kann als Geste aufgefasst werden und einen Hinweis auf den Gefühlszustand geben. Und da gibt es die Gesten, die Sprache ersetzen. Diese werden bewusst oder unbewusst eingesetzt. Dazu gehört der berühmte Stinkefinger genauso wie das Reiben von Daumen auf Zeigefinger und Mittelfinger oder das Nicken des Kopfes. Als es weiter vorne ums Blöffen ging, hatte ich auch einige Gesten aufgezählt, die auf Unsicherheit oder Anspannung hindeuten können und in Verhandlungen wichtige Hinweise geben können. Sie erinnern sich? Damit sind wir auch schon bei der Mimik. Das sind alle Bewegungen im Gesicht. Das heißt, alles, was mit Lippen, Wangen, Nase, Augen, Stirn und Ohren geschieht. Also Stirnrunzeln, die Nase blähen, die Lippen schürzen oder mit den Augen blinzeln. Insbesondere die Augen sind ein wichtiger Indikator für die Stimmung des Verhandlungspartners, da wir sie am wenigsten bewusst steuern können. Und es gibt noch weitere Signale, die Teil der Körpersprache sind und wirken. Das ist ihre Atemfrequenz. Die Haut und Hautverfärbungen, vor allem wenn sie spontan auftreten. Ein sichtbarer Puls, zum Beispiel am Hals. Starkes Schwitzen. Feuchte Hände. Und auch die Verpackung des Körpers ist Teil der Körpersprache. Sie kann den natürlichen Ausdruck unterstützen oder für gemischte Gefühle sorgen. Dazu gehört die Frisur, die Kleidung, die Schuhe, das Make-up und der Duft. Fassen wir zusammen. In diesem Abschnitt haben wir die drei Bestandteile der Kommunikation beleuchtet. Die Verpackung aus Körpersprache, Stimme und Wortwahl macht 80% des Kommunikationserfolgs aus. Auf keinen Fall darf jedoch der Inhalt vernachlässigt werden.